Aufgabe 7a. Langes oder kurzes E? 1. Frau Keller. 2. Herr Merrer. 3. Herr Drese. 4. Frau Seller. 5. Frau Rems. 6. Herr Hese.